Am Nachhall war es zu hören, dass die Aufnahme eben in einem größeren Raum gemacht wurde. Und zwar in einer Kapelle in Oxford 2008 mit einem Tenorsaxophon und davor ebenfalls mit einem Tenorsaxophon. Das waren die zwei Chapel Songs und zum Schluss der Ausschnitte aus der CD Test Proof von Lawrence Williams. Folgt gleich noch eine Construction for Clarinet. Kurz zu ihm, dem Musiker, der die Konzeption und auch die Aufnahmen eingespielt hat, Konzeption geschrieben hat. Lawrence Williams spielt Tenor und Altsaxophon, ist Komponist, lebte in London bis 2010, wo er unter anderem bei Eddie Prevost Improvisationsworkshop teilgenommen hat und ist dann nach Paris gezogen und ist interessiert an interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Theater, Produktion, Tanz und Zirkusproduktion in Europa. Es gibt auch eine ganz neue CD, die einen ganz anderen Charakter hat. Möglichkeiten, mehr über ihn zu erfahren, die einfachste über die Klingding-Seite. Die Adresse ist www.hierunda mit einem R zusammengeschrieben, hierunda.de/klingding, kleingeschrieben und auch zusammen, .html. Und da sind dann die Links zu den jeweiligen Musikerinnen und Musikern, die ich heute vorspiele und von denen ich Musik anspiele, sind die Links zu finden. Und über das Klicken ist man dann gleich auf deren Seite und kann sich weiter informieren, zum Teil auch Aufnahmen, Records hören oder zum Teil auch ganze CDs. Ein letztes Stück, also die Construction for Clarinet. Ich glaube, das ist 2-, aber ist ja nicht weiter wichtig. Wir hören rein. Jane Dixon in einem kurzen Duo mit Sebastian Lexer, aufgenommen vor 3 Jahren, just in dem Jahr, in dem Sebastian Lexer auch bei Blurred Edges im Rahmen von den Stark Bewölkt Konzerten und dem H7 Club Konzert im Westwerk spielte, zusammen mit Seymour Wright als Gast aus England. Jane Dixon ist aus Glasgow und Komponistin und Pianistin. Sie hat klassisches Klavier gespielt oder gelernt, studiert, das Dirigieren und die Performance mit Live Electronics und eben auch freie Improvisation mit dem Ausnutzen von erweiterten Techniken. Der Begriff ist also so ein bisschen, ja gut, im Englischen klingt das immer so ein bisschen lockerer, eleganter, Extended Technik, also ein bisschen zweisprachig. Erweiterte Spieltechniken klingt dann so, ja, weiß nicht wie, erweiterter Spielnachmittag. Und worum geht's da? Es geht darum, dass das Instrument in einer, mittlerweile kann man schon fast nicht mehr sagen, herkömmlichen, weil herkömmlich ist schon so lange her gemeint. Also zum Beispiel ein Klavier wird nicht nur mit den Tasten gespielt. Ich denke, das ist den meisten bekannt, wie ein Klavier üblicherweise in klassischen Konzerten gespielt werden. Nicht nur mit den Tasten, sondern eben auch im Klavierinneren, im Flügelinneren am besten, weil da der Zugang und die Möglichkeit, mit den Händen auf den Saiten zu spielen, auf dem Korpus zu spielen, die Saiten abzudämpfen, die Saiten anzuratschen und was draufzulegen, was dann mitschwingt, wenn man die Saite über die Tastatur anschlägt. Ein paar Beispiele über die Extended-Technik, die eben auch die beiden gerade verwendet haben. Jane Dixon ist auch gleich zu hören in einer Koproduktion mit Lawrence Williams, von dem wir vorher hörten. Und zwar in einer Komposition, die mir auf Anhieb gefallen hat und die ich immer noch eindrücklich finde. Dezember 1952 von Earl Brown. Earl Brown hat eben in diesem Dezember 1952 eine grafische Notation geschrieben, man könnte fast sagen zusammengestellt, die ja sehr eindrücklich in ihrer Erscheinung ist. Sie ist im Unterschied zu vielen grafischen Notationen gar nicht so schwer zu beschreiben. Ich habe das Original zwar nie gesehen, aber ich glaube, sie ist auch nicht sehr groß. Die Reproduktionen passten auf jeden Fall auf so eine Größe zwischen DIN A4, DIN A5, DIN A3 und ist eine weiße Fläche auf die Längsseite gelegt. Und darauf finden sich in loser Anordnung auf dieser weißen Fläche ziemlich zufällig, aber trotzdem relativ gleichmäßig verteilt, waagrechte und senkrechte Striche, schwarze Striche von verschiedener Dicke. Jetzt nicht so der bewegte Pinselstrich, sondern eher so grafisch abgezirkelt. Man könnte auch sagen, schmale Rechtecke, die mal schmaler, breiter, mal so breit sind, dass sie zum Liegen kommen und die dann in verschiedenen Abständen so auf dem Papier verteilt sind, dass ein sehr räumlicher Eindruck entsteht, also von Tiefe, von weiter weg, von näher dran und auch so eine der Eindruck, dass es eigentlich ja passend oder gleich gut verteilt ist und diese Vorgabe, ist praktisch das, was der Interpret dann vor sich hat und auch in die Hand bekommt. Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Vorschriften formuliert von Earl Brown, wie das nun im Einzelnen umzusetzen ist. In den 50er Jahren hat David Tudor einige Interpretationen davon gespielt, die fast überperfekt sind. Er hatte ja so einen Genauigkeitsfimmel und hat dann die Distanzen ausgemessen und auch die Länge der kleinen schwarzen Rechtecke. Der Eindruck des ganzen Blatts ist eher weiß mit diesen kleinen schwarzen Rechtecken da drauf. Und dazwischen sind also einige Flächen, die Flächen sind sehr frei. Und ja, zu einer Reinterpretation haben sich Jane Dixon und Lawrence Williams vor 5 Jahren entschieden und das damals im King's College in London vorgespielt. In diesem Fall Lawrence Williams Altsaxophon und Jane Dixon Piano. Thank you. December 1952 von Earl Brown, eine grafische Notation, gespielt von Jane Dixon und Lawrence Williams. In einem aktuellen Artikel in der Zeitschrift Position, Texte zur aktuellen Musik, nennt der Autor Sandeep Bhagwati, der gleichzeitig Komponist ist und aktuell in Kanada lehrt, diese Verbindung von Improvisation, was in dem Fall jetzt ja gar nicht so als Thema im Raum stand bei December 1952, und Improvisation und Komposition, Komprovisation, so eine ja ein bisschen postmoderne Wortschöpfung als Verbindung der beiden Worte Komposition, Improvisation. Er hat dann so einen Ansatz, den ich nicht unbedingt unterstütze, dass er Wert drauf legt, dass es bei Komposition und auch bei den grafischen Notationen, die sozusagen so einen Rahmen schaffen sollen für, ich sag's mal, gelenkte Improvisation, dass das Synchrone da im Vordergrund steht. Also ich kenne viele Kompositionen grafischer Form, in grafischer Form, die eben das Synchrone fast als Widerstand eingebaut haben in die Komposition, zum Beispiel von Christian Wolff, wo es darum geht, spiel dann, wenn die anderen aufgehört haben, in einem Abstand von, in zeitlichen Abstand von so und so viel, von so einer vorgegebenen Dauer, oder warte, bis der Klang verhallt ist und mach dann was. Oder auch in den Arbeiten von Christoph Handler, der eher aus so Bewegungsmustern, die dann auch auseinanderlaufen. Zumindest sehen die Partituren so aus, und ich habe auch schon die Realisation davon gehört, wo es dann darum geht, die Neigung, die zum Beispiel bei Improvisation oft so ist, dass sich auf irgendwas eingelassen wird, was vermeintlich oder tatsächlich wichtig im Raum so erklingt, dass der eigentlich dagegen gearbeitet wird. Nun, das ist ein weites Feld. Ich habe gerade festgestellt, dass Christoph Handler, der vor etlichen Jahren auch in Hamburg mal gespielt hat, auch im Rahmen des Blood Edges Festivals, dass er ein Buch rausgebracht hat, das Der unfassbare Klang, Notationskonzepte heute, von Christoph Handler und Florian Neuner. Das ist im Klever Verlag erschienen, aber leider funktioniert der Link nicht zu der Buchseite, und es müsste eigentlich schon im Handel sein, 2014 irgendwann erschienen. Und ich denke, da die Diskussion kann auf jeden Fall weitergehen. Ein Ansatz ist auf jeden Fall das, was Sandeep Bhagwati schreibt in dem neuen Positionenheft. Zu den musikalischen Beispielen, womit auch ein bisschen diese Auswahl heute zusammenhängt, ist eben mir die letzte Veröffentlichung von dem Schraumlabel erschienen, die eingespielt wurde von einem Trio plus zwei Musikern, die üblicherweise nicht dabei sind. Das Trio spielt in der Besetzung Posaune, Violoncello und Kontrabass. Komposition von Elisabeth Fügemann, eine relativ junge Musikerin, die, glaube ich, in Berlin Jazz studiert hat und auch Komposition. Und sie spielt Cello, Matthias Muche spielt Posaune und Robert Landfermann spielt Kontrabass. Und das eine Stück in ihrer CD Qui Pro Quo Dis, herausgekommen bei Schraum, die Nummer 19 ihrer CD-Produktion 2015 im Mai, hören wir jetzt mal an Fis. Das Ensemble Emisatet spielte zwei Stücke. Das zweite war Granulat, eine Improvisation, während das erste Stück Fis F-I-S eine Komposition von Elisabeth Fügelmann war. Elisabeth spielt Cello. Und das Ensemble Emisatet, das wohl in Köln zu Hause ist, ist eine Erweiterung des Trios um Elisabeth Fügelmann, um Matthias Muche, der Posaune spielt und doch, also nein, der gehört, die gehören dazu, also Matthias Muche und Robert Landfermann. Und dann sind zwei Gäste dazugekommen, Philipp Subek präpariert das Klavier und Etienne Nielsen präpariert das Snare Drum und Becken. Und zum Teil sind die Stücke komponiert auf der CD, zum Teil sind sie eben freie Improvisation, zum Teil auch im Quintett. Wann im Quintett und wann nicht, das ist auf der CD nicht so richtig erschließt sich nicht so richtig. Gut, wir wissen also nicht, wie viele, aber wir hören es gleich, wer alles mit welchen oder mit welchen Instrumenten gespielt wird bei dem nächsten Stück, das ein bisschen länger ist, 8,5 Minuten, Upper Structure und offenbar eine Komposition ist. Ja, die heutige Klingding-Sendung wird enden mit Outro, auch von dem Emissatet, von der CD Qui Pro Quo Dis. Der Albumtitel wird in dem CD-Text beschrieben als, ja, die Situation beschreibend, dergestalt, dass ein definiertes Gesprächsthema, nämlich das des Trios mit anderen Gesprächsteilnehmern, in einen neuen und differenzierteren Kontext gestellt werden kann. So ganz klar wird mir das nicht, aber gut, Qui Pro Quo Dis endet mit Outro und die heutige Klingding-Sendung auch. Ich werde den Track nicht ganz ausspielen und kann schon gleich ankündigen, dass Electronic Jam heute nicht auflegen wird. Die nächste Klingding-Sendung wird am 18.09. sein, wieder von 22 bis 0 Uhr. Dann mit einem Studiogast, und zwar Peter Kastner, ein Musiker, Künstler, Veranstalter, der über seine eigene musikalische Arbeit sprechen und sie vorstellen wird und über seine Tätigkeit als Veranstalter im Atelierhaus 23 am Wieringhof, 23 in Wilhelmsburg. Da ist er vor dreiviertel Jahr, glaube ich, hingezogen, hatte früher am Bärenweg ein Atelier, wo eher sporadisch Konzerte veranstaltet wurden von ihm, jetzt häufig, heute auch eins. Ich hatte ihn eigentlich zu der heutigen Sendung eingeladen, aber das ging dann nicht, weil gerade heute ein Konzert war um 20 Uhr im Wieringhof 23. Das also in der nächsten Klingding-Sendung zum Schluss. Und dann gibt es gleich den Klingding, die Klingding-Nachtschleife. Die ist diesmal ja vielleicht ungewohnt für Klingding-Hörerinnen und Hörer, ziemlich breit gefächert von Elektro bis Afro-Jazz bis Weltmusik bis Field-Recordings von spielenden Kindern im Schwimmbad und eigene Produktion. Lasst euch überraschen, geht 3 Stunden lang, dann 3 Stunden, glaube ich, 10 Minuten. Dann wiederholt sich das Ganze, das also die ganze Nacht über. Und jetzt noch ein kleiner Ausschnitt von Outro vom Emissatet. Ich wünsche weiter anregendes Hören und wir hören uns dann am 18.09. Tschüss.